Erster, ich bin eine Blume im Feld. Ich bin eine Lilie im Tal. Zweiter, meine Freundin ist wie eine Lilie. Sie ist schön unter den Mädchen. Dritter, mein Geliebter ist wie ein Apfelbaum. Er ist besonders unter den Männern. Ich saß gern in seinem Schatten. Seine Frucht war süß für meinen Mund. Vierter, er brachte mich zu einem Haus mit Wein. Er zeigte mir seine Liebe. Fünfter, gebt mir Kuchen aus Trauben. Gebt mir Äpfel. Ich bin krank vor Liebe. Sechstes, sein linker Arm ist unter meinem Kopf. Sein rechter Arm umarmt mich. Siebter, ich bitte euch, Frauen von Jerusalem. Bei den Tieren im Feld, weckt die Liebe nicht auf. Lasst sie schlafen, bis sie bereit ist. Achter, hört. Mein Geliebter kommt. Er springt über die Berge. Er hüpft über die Hügel. Neunter, mein Geliebter ist wie ein Reh. Er ist wie ein junger Hirsch. Er steht hinter unserer Mauer. Er schaut durch das Fenster. Er blickt durch das Gitter. Zehnter, mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin. Meine Schöne, komm doch. Elfter, der Winter ist vorbei. Der Regen ist auch vorbei. Zwölfter, die Blumen sind im Land. Es ist Zeit, den Wein zu schneiden. Man hört die Taube rufen in unserem Land. Dreizehnter, der Feigenbaum hat reife Früchte. Die Weinreben blühen. Sie riechen gut. Steh auf, meine Freundin. Meine Schöne, komm doch. Vierzehnter, meine Taube im Fels. Lass mich dich sehen. Lass mich deine Stimme hören. Deine Stimme ist süß. Du bist schön anzusehen. Fünfzehnter, fangt die Füchse für uns. Die kleinen Füchse machen den Wein kaputt. Unsere Weinberge blühen jetzt. Sechzehnter, mein Geliebter gehört mir. Ich gehöre ihm. Er ist bei den Lilien. Siebzehnter, bis der Abend kommt und die Schatten lang werden. Komm zurück, mein Geliebter. Sei wie ein Reh auf den Bergen. Sei wie ein junger Hirsch.